Dings bist auch du. Drum schwebe mit mir auf viele klare Wolken und lass dir von mir mein dunkles Schwätzer goldner.